Methode. Übertragung und Rückübertragung. Ein Prinzip zur Bildung von geistiger Kraft ist jenes der Polarität der gegebenen Dinge. Da gibt es einen Sender um uns herum, welcher uns seine Strahlung auflastet. Dieser Sache müssen wir zu widerstehen lernen. Das schaffen wir durch eine Rückübertragung dieser Strahlung, ihrer Widerspiegelung. Dazu müssen wir diese identifizieren können. Das ist die notwendige Voraussetzung zur Einleitung dieses Vorgangs. In einer auf elektromagnetischen Wellen basierenden physikalischen Welt wird auch deren Reflexion möglich sein. Eine Durchleitung dieser Wellen hin zu den eigentlichen Reflektoren wird dafür die wesentliche Voraussetzung sein. Das ist eine etwas süßliche Darstellung eines eigentlichen Innenwiderstands des Körpers unseres menschlichen Leibes. Der Mensch wird mit allen Arten der Erscheinungen dieser physikalischen Natur beaufschlagt und muss damit umzugehen wissen, dass diese vorkommen können.